Die Erde hatte ich völlig verändert vorgefunden. Die allgemeine Abrüstung war Tatsache geworden. Nicht einmal die Supermächte waren imstande gewesen, einen weiteren Rüstungswettlauf zu finanzieren. Immer intelligentere Waffensysteme wurden immer kostspieliger. Dadurch soll das Genfer Abkommen herbeigeführt worden sein. In Europa und in den Vereinigten Staaten wollte niemand mehr zum Militär. Die Menschen wurden durch Automaten ersetzt, von denen einer allerdings so teuer war wie ein Düsenjäger. Der lebende Soldat wurde durch tote Kampftüchtigkeit ersetzt. Übrigens waren das keinerlei Roboter, sondern kleine elektronische Blöcke, die in Raketen und Selbstfahrlafetten eingesetzt wurden, desgleichen in Panzer, die bei aller ihrer Größe platt waren wie Wanzen. Sie brauchten ja keine Besatzung mehr Raum zu bieten. Wurde solch ein Steuerblock zerstört, trat ein Reservegerät in Aktion. Die Hauptaufgabe des Gegners war nunmehr die Behinderung der Kommandoverbindungen. Der militärische Fortschritt beruhte also auf der zunehmenden Selbstständigkeit der Automaten. Diese wurden immer wirkungsvoller und immer teurer. Ich weiß nicht mehr, wer die neue Lösung fand, die gesamte Rüstung auf den Mond zu verlegen. Freilich nicht in Gestalt der Rüstungsbetriebe, sondern sogenannter planetarer Maschinen. Diese waren bereits seit Jahren bei der Erforschung des Sonnensystems im Einsatz. Während ich mir das durch den Kopf gehen ließ, stellte ich fest, dass mir trotz aller Anstrengungen zahlreiche Details entgingen und ich nicht sicher war, ob ich sie einmal gewusst hatte oder nicht. Wenn einem etwas nicht einfällt, kann man sich meistens wenigstens erinnern, ob man es mal gewusst hat. Ich aber konnte nicht einmal das. Sicherlich hatte ich vor meinem Einsatz jene neue Genfer Konvention gelesen, aber sicher war ich dessen nicht. Die planetaren Maschinen wurden von vielen, vorwiegend amerikanischen Firmen gebaut. Sie erinnerten in nichts an das von der Industrie bisher hervorgebrachte, waren weder Fabriken noch Roboter, sondern etwas in der Mitte dazwischen. Manche glichen gewaltigen Spinnen. Es wurde natürlich ein Haufen geredet und appelliert, sie nicht zu bewaffnen, ausschließlich für die bergbauliche Erschließung zu verwenden und so weiter. Aber als es mit der Verlegung auf den Mond soweit war, zeigte sich, dass jeder Staat, der es sich leisten konnte, bereits über selbstschreitende Abschussrampen und tauchfähige Geschosswerfer verfügte. Über Feuerleitstellen, die sich tief unter die Erde wühlen konnten, die sogenannten Maulwürfe, und kriechende Laserstrahler. Einwegwaffen, deren Lichtbündelsalve durch eine Kernladung ausgelöst wird, die wiederum den Flammenwerfer in einer Gaswolke verglühen lässt. Jeder Staat durfte auf der Erde seine planetaren Maschinen programmieren, die dann von einer speziell zu diesem Zweck geschaffenen Institution, der Lunar Agency, auf den Mond gebracht und in den entsprechenden Sektoren abgesetzt wurden. Man hatte Paritäten vereinbart, wie viel, wer, wovon dort stationieren durfte, und der gesamte Exodus wurde von internationalen gemischten Kommissionen überwacht. Militär- und Wissenschaftsexperten eines jeden Staates konnten auf dem Mond prüfen, dass ihre Anlagen ausgeladen wurden und normal funktionierten, mussten dann jedoch alle zur selben Zeit zur Erde zurückkehren. Im 20. Jahrhundert wäre diese Lösung sinnlos gewesen, weil das Wettrüsten nicht so sehr quantitatives Wachstum als vielmehr innovatorischer Fortschritt war, der damals ausschließlich von den Menschen abhing. Die neuen Geräte indes arbeiteten nach einem anderen Prinzip, das der natürlichen Evolution der Pflanzen und Tiere entlehnt war. Es handelte sich um Systeme, die zur radiativen und divergenten Selbstoptimierung fähig waren. Es bereitete mir eine gewisse Genugtuung, dass ich mir das hatte merken können. Eigentlich konnte man das ja viel einfacher ausdrücken. Jene Systeme waren vermehrungs- und wandlungsfähig. Und meine rechte Gehirnhälfte? War sie derlei Dinge und Probleme überhaupt zu erfassen imstande? Vielleicht hatte ihr Gedächtnis gar keine militärische Bedeutung. Umso schlimmer für mich, falls sie sich so verhielt. Ich würde einen tausendfachen Eid ablegen können, dass sie nichts wusste. Man würde mir nicht glauben. In die Mangel würde ich genommen, das heißt diese Hälfte, also eben ich. Und wenn sie sich auf gütlichem Wege mit den Zeichen, die ich ihr beigebracht hatte, nichts entlocken ließe, würde sie in strenge Zucht genommen und beharkt, dass einem dafür die Worte fehlen. Mir ging es, je weniger sie wüsste, umso mehr an die Gesundheit und vielleicht ans Leben. Das hatte nichts mit Verfolgungswahn zu tun. Ich machte mich also wieder daran, in meinem Gedächtnis zu stöbern. Auf dem Mond sollte die elektronische Evolution neue Waffen einsetzen. Durch die Abrüstung verfiel auf diese Weise kein Staat der Wehrlosigkeit, weil er ja ein sich selbst vervollkommnendes Arsenal besaß. Zugleich war jedem Überraschungsangriff ein Riegel vorgeschoben. Krieg ohne Kriegserklärung war unmöglich gemacht. Um militärische Maßnahmen ergreifen zu können, müsste jede Regierung erst einmal bei der Lunar Agency den Zugang zu ihrem Mondsektor beantragen. Da so etwas sich nicht geheim halten ließe, würde den Bedrohten das gleiche Recht zugestanden werden müssen. Und es käme zu einer Waffenrückverlegung auf die Erde. Um solchen Vorgängen vorzubeugen, war eine Sicherheitsklappe eingebaut. Der Mond hatte unbewohnt bleiben müssen. Niemand durfte Menschen oder Erkundungsgerät hinschicken, um zu prüfen, über welches Rüstungspotenzial er im Augenblick verfügte. Das war sehr listig ersonnen, wenn es auch sogleich auf den Widerspruch der Generalstäbe und auf politische Vorbehalte stieß. Der Mond sollte Entwicklungs- und Prüfstand militärischer Entwicklungen innerhalb der den einzelnen Staaten zugeteilten Sektoren werden. So galt es in erster Linie, Konflikten an Ort und Stelle vorzubeugen. Hätte eine in dem einen Sektor entstandene Waffe eine andere im Nachbarsektor angegriffen und vernichtet, so wäre es auch mit dem gewünschten Kräftegleichgewicht ausgewiesen. Eine solche Kunde vom Mond hätte auf der Erde sogleich die frühere Situation wiederhergestellt und gewiss den Ausbruch eines Krieges verursacht, der, anfangs mit sehr bescheidenen Mitteln geführt, in kurzer Zeit allerseits die Rüstungsindustrie wiederhergestellt hätte. Die Programme der Mondsysteme waren unter Aufsicht der Lunar Agency und gemischter Kommission zwar so beschnitten worden, dass es zu Angriffen von Sektor zu Sektor nicht kommen konnte, aber diese Sicherung galt allgemein als ungenügend. Großgeschrieben war nach wie vor Misstrauen. Das Genfer Abkommen hatte die Menschen nicht in Engel und die zwischenstaatlichen Beziehungen nicht in Umgangsformen verwandelt, in denen Heilige miteinander verkehren. Daher wurde der Mond nach Abschluss aller Arbeiten zum verbotenen Gebiet erklärt, das nicht einmal der Lunar Agency zugänglich war. Sollten die Sicherungssysteme auf einem der Testgelände einen Angriff oder gar Durchbruch melden, erführe davon augenblicklich die ganze Erde, weil jeder Sektor eine sensorengespickte Schutzhülle besaß, die selbsttätig und ohne Unterlass wachte. Die Sensoren sollten Alarm schlagen, sobald eine beliebige Waffe, sei es nur eine Ameise aus Metall, jene Grenze überschritt, die von einem Streifen Niemandsland markiert war. Da auch dies keine hundertprozentige Sicherheit vor einem Krieg bot, hatte man sich mit der sogenannten Doktrin der totalen Unkenntnis zu helfen gewusst. Jede Regierung wusste zwar, dass sich in ihrem Sektor immer wirksamere Waffen entwickelten, aber sie wusste nicht, was sie taugten und, dass vor allem, ob sie den in anderen Sektoren entstehenden Waffen überlegen waren. Sie konnte es nicht wissen. Der Ablauf von Evolutionen ist nicht voraussehbar. Das ist schon vor geraumer Zeit exakt nachgewiesen worden. Nur stand der Erkenntnis als Hauptklippe im Wege, dass Politiker und Generalstäbler unempfänglich sind für die Argumente der Wissenschaft. Die Unbeugsamen wurden nicht durch logische Beweisführung umgestimmt, sondern durch den, das traditionelle Rüstungswesen verursachten, fortschreitenden Wirtschaftsruin. Auch dem komplettesten Idioten musste letztlich klar werden, dass es für den allgemeinen Untergang gar keines Krieges, atomar oder nicht, sondern der bloßen weiteren Eskalation der Kosten bedurfte. Da über Rüstungsbegrenzungen aber schon seit Jahrzehnten ergebnislos verhandelt worden war, erwies sich das Mondprojekt als der einzig reale Ausweg. Jede Regierung durfte annehmen, dank ihrer Mondbasen militärisch immer stärker zu werden, konnte ihre dort entstehende Vernichtungskapazität jedoch nicht mit der anderer Mächte vergleichen. Da also niemand sicher sein konnte, den Sieg davon zu tragen, konnte sich auch niemand das Risiko eines Krieges erlauben. Die Achillesferse dieser Lösung war die Wirksamkeit der Kontrolle. Die Experten waren sich von vornherein im Klaren, dass die Programmierer eines jeden Staates es zuallererst darauf anlegen würden, die auf dem Mond verlagerten Systeme so auszustatten, dass sie sich einer wirksamen Überwachung entziehen konnten. Nicht etwa durch einen plumpen Angriff auf die Kontrollsatelliten, sondern ein listigeres, schwerer aufklärbares Manöver. Durch die Einschaltung in den Funkverkehr und die Fälschung der zur Erde und insbesondere an die Lunar Agency übermittelten Beobachtungsdaten. An all das erinnerte ich mich recht gut. Und daher fühlte ich mich, als ich mit Taran Torga ins Flugzeug stieg, schon viel ruhiger. Im Sessel zurückgelehnt, kämmte ich weiter mein Gedächtnis durch. Ja, alle hatten begriffen, dass die Unantastbarkeit des Friedens von der Unantastbarkeit der Kontrolle abhing. Und nun ging es darum, die letztere hundertprozentig zu gewährleisten. Die Aufgabe sah unlösbar aus. Ein Regressus ad infinitum. Man konnte ein System schaffen, das die Unangreifbarkeit der Kontrolle überwachte. Da aber auch dieses Ziel eines Angriffs werden konnte, hätte man eine Kontrolle der Kontrolle der Kontrolle einrichten müssen. Etwas, das kein Ende nahm. In dieses Loch ohne Boden trieb man dennoch einen ganz simplen Zapfen. Der Mond wurde von zwei Überwachungszonen umhüllt. Die Mondnähere wachte über die Unantastbarkeit der Sektoren. Die Mondfernere über die Unantastbarkeit dieser ersteren. Schlussstein der Sicherheit sollte die absolute Unabhängigkeit beider Systeme von der Erde sein. Damit würde das Wettrüsten auf dem Mond unter dem Siegel kompletter Geheimhaltung vor allen Staaten und Regierungen ablaufen. Die Rüstungen durften Fortschritte machen, die Überwachung jedoch nicht. Diese sollte unverändert 100 Jahre bestehen bleiben. Eigentlich sah das völlig irrational aus. Jede Macht wusste, dass ihr Mondarsenal sich anfüllte, aber sie wusste nicht, wie. Folglich konnte sie daraus keinerlei politischen Nutzen ziehen, und man hätte im Grunde zur vollständigen Abrüstung schreiten und sich die Komplikationen mit dem Mond ersparen sollen, aber davon konnte keine Rede sein. Das heißt, geredet worden war darüber schon immer, seit dem Frührot der Menschheitsgeschichte, und die Ergebnisse sind bekannt. Als das Projekt einer Demilitarisierung der Erde und Militarisierung des Mondes akzeptiert wurde, war natürlich klar, dass früher oder später Versuche unternommen würden, die Doktrin der Unkenntnis zu unterlaufen. In der Tat berichteten die Zeitungen unter riesigen Schlagzeilen immer mal wieder von Erkundungsautomaten, die entweder noch rechtzeitig entkommen oder von Abfangsatelliten erwischt worden waren. Jede Seite beschuldigte daraufhin die andere der Entsendung solcher Kundschafter, deren Herkunft und Identität aber nicht auszumachen war, weil ein elektronischer Beobachter kein Mensch ist. Wenn er nur entsprechend konstruiert ist, lässt er sich auf keine Weise ausquetschen. Später ließ das Auftreten solcher anonymen Aufklärer oder Himmelsspione nach. Die Menschheit atmete auf, zumal das Ganze auch eine ökonomische Seite hatte. Die Mondrüstungen hingegen kosteten keinen Heller. Die Sonne lieferte die Energie, dem Mond die Rohstoffe. Letzteres sollte die Rüstungsevolution zusätzlich in Grenzen halten. Auf dem Mond gibt es keine Erzlagerstätten. Die Generalstäbler aller Seiten wollten erst auf das Projekt nicht eingehen, weil ihrer Ansicht nach eine Waffe, die den Bedingungen auf dem Mond angepasst ist, auf Erden allein durch das Vorhandensein der Atmosphäre untauglich werden kann. Ich weiß nicht mehr, wie der Mond seine Endlast erhielt, obgleich man mir auch das sicherlich in der Lunar Agency erklärt hatte. Ich saß mit Taran Torga in einer Maschine der British Airways. Draußen herrschte ägyptische Finsternis. Ich wurde mir auf einmal bewusst, dass ich keine Ahnung hatte, wohin wir flogen. Es bereitete mir Erheiterung, und ich hielt es sogar für richtig, Taran Torga nicht zu fragen. Wahrscheinlich war es ohnehin sicherer, mich von ihm zu trennen. In meiner beschissenen Lage war es für mich das Beste, die Klappe zu halten und mich auf mich selber zu verlassen. Beruhigend war das Bewusstsein, dass sie nicht erfahren konnte, was ich dachte. Als hätte ich im Kopf einen Feind, obwohl ich doch wusste, dass es ein solcher nicht war. Die Lunar Agency war ein überstaatliches Organ und wurde von der UNO gestellt. Sie hatte sich aus einer recht spezifischen Ursache an mich gewandt. Das doppelte Kontrollsystem arbeitete nämlich allzu gut. Man wusste, dass die Grenzen zwischen den Sektoren unverletzt blieben, mehr aber nicht. Fantasiebegabte oder besorgte Köpfe gebaren die Vision von einem Angriff des unbewohnten Mondes gegen die Erde. Der militärische Inhalt der Sektoren konnte nicht materiell kollidieren und keinen Informationsaustausch pflegen, aber das hatte nur für eine gewisse Zeit gegolten. Inzwischen konnten sich die Sektoren durch Erschütterungen des Mondbodens über den sogenannten seismischen Kanal verständigen und diese Vorgänge zur Tarnung den von Zeit zu Zeit auftretenden natürlichen Mondbeben ähnlich machen. Die sich selbsttätig vervollkommnenden Waffen könnten sich letztendlich also verbünden und eines Tages ihre fürchterlich gewucherte Ladung auf die Erde loslassen. Zu welchem Zweck sie das tun sollten? Beispielsweise infolge evolutionärer Irrlaufprogramme. Und was sollten die menschenlosen Armeen davon haben, dass sie die Erde in Schutt und Asche legten? Gar nichts natürlich. Aber auch der Krebs, der in den Organismen der höheren Tiere und der Menschen so häufig auftritt, ist eine ständige, wenngleich uneigennützige und sogar höchst schädliche Konsequenz der natürlichen Evolution. Als nun auf diesen Mondkrebs das Schreiben und das Reden kam, als einer solchen Invasion Aufsätze, Artikel, Romane, Filme und Bücher gewidmet wurden, kehrte die von der Erde vertriebene Angst vor der atomaren Vernichtung in neuer Gestalt zurück. Das Überwachungssystem enthielt auch seismische Sensoren. Und prompt fanden sich Fachleute, die behaupteten, die Beben der Mondkrusten seien häufiger geworden und ihre Kurven hätten einen anderen Verlauf als früher. Daraufhin suchte man den Code zu knacken, den man in diesem Diagramm vermutete, aber es kam nichts weiter heraus als zunehmende Angst. Die Lunar Agency veröffentlichte Kommuniqués, die die öffentliche Meinung beschwichtigen sollten, indem sie die Chance des Eintreffens solcher Vorfälle auf weniger als 1 zu 20 Milliarden bezifferten. Selbst so präzise Angaben waren für die Katz. Die Furcht war bereits in die Programme der politischen Parteien gesickert. Es erhoben sich Stimmen, die eine periodische Kontrolle nicht nur der Grenzen, sondern der gesamten Sektoren verlangten. Sprecher der Agentur widersprachen mit der Erklärung, jedwede Inspektion könne auch Zwecken der Spionage, der Erkundung des aktuellen Stands der Mondarsenale dienen. Nach langen, verwickelten Beratungen und Konferenzen bekam die Lunar Agency endlich die Vollmacht, Überprüfungen vorzunehmen. Das wiederum erwies sich als gar nicht so leicht. Keiner der entsandten Aufklärungsautomaten kehrte zurück oder gab über Funk auch nur das kleinste Zirpen. Man schickte spezialgesicherte Landefähren mit Fernsehausrüstung. Die Satellitenbeobachtung ergab, dass sie tatsächlich an den vorausbestimmten Stellen niedergingen, aber keine übertrug auch nur das geringste Bild. Es schien, als habe der Mond sie verschluckt. Das trieb die Panik natürlich erst recht auf die Spitze. Es kam zu einem Fall höherer Notwendigkeit. In den Zeitungen war bereits die Rede davon, dass der Mond mit einem Präventivschlag durch Raketen mit Wasserstoffsprengköpfen bombardiert werden müsse. Solche Waffen hätten zuvor jedoch erst wieder gebaut werden müssen. Es wäre wieder zur Aufrüstung gekommen. Dieser Furcht und diesem Durcheinander war meine Mission entsprungen. Wir flogen über eine dicke Wolkenschicht. Die Scheitel ihrer sanften Wellen färbten sich allmählich rosa von den Strahlen der aufgehenden Sonne. Ich dachte darüber nach, warum ich alles Irdische so gut behalten hatte, während ich mich so wenig an die Vorfälle auf dem Mond erinnern konnte. Die Ursachen ließen sich denken. Nicht umsonst hatte ich seit meiner Rückkehr medizinische Fachbücher studiert. Ich wusste, dass es ein Langzeit- und ein Kurzzeitgedächtnis gibt. Die Durchtrennung des Balkens rührt nicht an das, was im Gehirn schon fest eingekerbt ist. Alle frischen, eben erst entstandenen Eindrücke verflüchtigen sich und gehen nicht ins Langzeitgedächtnis ein. Am stärksten verflüchtigt sich jedoch das, was der Delinquent kurz vor der Operation erlebt und mitbekommen hat. Ich wusste vieles nicht mehr, was mir in den 7 Wochen auf dem Mond bei meinen Streifzügen von Sektor zu Sektor passiert war. Im Kopf war nur eine Aura der Unwahrscheinlichkeit zurückgeblieben, die ich nicht in Worte fassen konnte und daher in meinem Bericht nicht erwähnt hatte. Alarmierendes war mir dort nicht vorgekommen, zumindest schien es mir so. Keinerlei Komplott, keine Mobilmachung, keine gegen die Erde gerichtete strategische Verschwörung. Das hatte ich als gewiss empfunden. Konnte ich jedoch schwören, dass das, was ich fühlte und wusste, auch alles war? Dass sie nicht noch mehr wusste? Tarantoga blickte mich hin und wieder von der Seite an, sagte aber nichts. Wie bei jedem Flug nach Osten, wir hatten unter uns den Pazifik, kam der Kalender ins Stottern und ließ einen Tag aus. Die Fluggesellschaft sparte an ihren Gästen, wir bekamen nur ein Brathähnchen mit Salat. Das war kurz vor der Landung, die am frühen Nachmittag erfolgte. In Miami, wie sich erwies. Die Hunde vom Zoll beschnüffelten unsere Koffer. Dann traten wir ins Freie, zu warm angezogen. In Melbourne war es viel kühler gewesen. Ein Auto ohne Fahrer stand für uns bereit. Tarantoga musste es schon von Australien aus bestellt haben. Wir luden das Gepäck in den Kofferraum und fuhren los. Auf dem Highway herrschte starker Verkehr. Wir sprachen nicht miteinander, denn ich hatte den Professor gebeten, mir nicht einmal das Ziel unserer Fahrt zu nennen. Diese Vorsicht mochte übertrieben oder gar überflüssig sein, aber ich wollte dieser Regel folgen, solange ich keine bessere fand. Übrigens brauchte mir keiner zu sagen, wo wir nach reichlich 2 Stunden von einer Seitenstraße aus vorfuhren. Das große, weiße Gebäude, umgeben von kleineren Pavillons inmitten von Palmen und Kakteen, sprach für sich. Mein vertrauter Freund hatte mich in eine Irrenanstalt gebracht. Ich hielt das nicht einmal für die schlechteste Zuflucht. Im Auto hatte ich absichtlich den Rücksitz eingenommen, um zu beobachten, ob niemand uns verfolgte. Mir kam gar nicht in den Sinn, dass ich bereits eine so wichtige und geradezu hochkarätige Person sein könne, die man weniger konventionell als in einem Spionageroman überwacht. Von einem modernen künstlichen Satelliten aus kann man nicht nur Autos beobachten, sondern sogar Streichhölzer zählen, die jemand auf einem Gartentisch verstreut hat. Das kam mir aber nicht in den Kopf, genauer gesagt nicht in die Hälfte, der auch ohne Zuhilfenahme der Taubstummsprache begreiflich zu machen war, in welcher Sache der arme Ion Tichy bis zum Halse steckte. Eingeweiht. In die schlimmste Verlegenheit meines Lebens war ich ganz zufällig geraten. Als ich nach meiner Rückkehr von der Entia zu Hause ankam, klingelte das Telefon. Ich war sehr erstaunt, weil niemand von meiner Rückkehr wissen konnte. Aber der Fall klärte sich sogleich auf. Am Apparat war Dr. Wahatan, der Sondergehilfe des Beraters für Fragen der globalen Sicherheit beim Generalsekretär der Vereinten Nationen. Er wünschte mich, möglichst rasch zu sehen. Wir verabredeten uns für den nächsten Tag und als ich mir den Termin notierte, konnte ich nicht wissen, worauf ich mich einließ. Die Katze blieb noch lange im Sack. Ich erfuhr nicht, dass ich für die Menschheit den Kopf hinhalten und auf den Mond fliegen sollte, um nachzusehen, was die erfinderischen Waffen dort ausheckten. Angeblich wollte der Generalsekretär unbedingt meine Bücher kennenlernen, aber da er in seiner hohen Stellung außerordentlich überlastet sei, sollte ich selbst ihm die Titel empfehlen, die ich für die wesentlichsten hielte. Wie zufällig fanden sich bei Wahatan noch einige andere Burschen ein, die um Autogramme baten. Ich konnte es ihnen nicht abschlagen. Freilich, wir unterhielten uns auch über Roboter etwa und den Mond, über letzteren aber vor allem in seiner historischen Rolle als Exponat oder Dekoration in der Liebesdichtung. Viel später kam mir zu Ohren, dass es sich dabei nicht um simple Plaudereien, sondern um den Übergang vom Screening zur Clearance handelte. Der Sessel nämlich, in dem ich es mir bequem gemacht hatte, war mit Sensoren gespickt, mit denen man anhand der mikroskopisch kleinen Veränderung der Muskelstruktur meine Reaktion auf Schlüsselreize testen konnte. Wörter wie eben Mond oder Roboter. Meine neuen Bekannten erwiesen sich als begeisterte Fans meiner Sterntagebücher. Es handelte sich um Dr. Rorty, Ingenieur Tottentanz und die Gebrüder Sibylkes, Zwillinge, die ich an ihren Krawatten zu unterscheiden lernte. Beide waren Mathematiker. Castor, der Ältere, befasste sich mit Algomatik, das heißt der Algebra solcher Konflikte, die für alle beteiligten Seiten ein fatales Ende haben. Dieser Zweig der Spieltheorie wird daher zuweilen als Sadistik bezeichnet. Die Kollegen nannten Castor einen Sadistiker und Rorty behauptete sogar, er hieße mit vollem Namen Castor Oil. Das aber war wohl ein Scherz. Pollux, der andere Sibylkes, war Statistiker und besaß die seltsame Angewohnheit, nach längerem Schweigen mit gänzlich abseitigen Fragen ins Gespräch anzugreifen. Fragen der Art etwa, wie viele Leute auf der Erde in diesem Augenblick in der Nase bohren mögen. Als phänomenaler Kopfrechner überschlug er so etwas im Handumdrehen. Einer dieser Herren empfing mich artigerweise unten im Vestibül, das so groß war wie ein Shuttle-Hangar. Mit dem Lift fuhren wir zu den Arbeitsräumen der Brüder Sibylkes oder aber zu Professor Jonas Kuschtück, der ebenfalls in meine Bücher vernarrt sein musste, da er mich mit Angabe von Seitenzahl und Ausgabejahr zitieren konnte. Kuschtück befasste sich, ebenso wie Tottentanz, mit der Theorie der Sendlinge, die auch Teleferistik genannt wird und ein neues Fachgebiet der Robotertechnik darstellt. Wo der Mensch nicht selber hinkam, schickte einen Sendling hin, lautet das Motto der Teleferisten. Kuschtück und Tottentanz waren es auch, die mich dazu brachten, einmal diese Fernbemannung zu genießen, mich also veräußern zu lassen. Ein Mensch nämlich, dessen sämtliche Sinne per Funk auf den Sendling übertragen werden, gilt als steuervollstreckt oder fernentäußert. Bereitwillig ging ich darauf ein, und erst viel später bekam ich mit, dass nicht die Begeisterung, sondern die Dienstpflicht sie zur Lektüre meiner Werke getrieben hatte. Neben einer Reihe anderer Lunar Agency-Leute, deren Namen ich nicht nenne, um sie nicht unsterblich zu machen, sollte ich nach und nach in das Projekt Mondmission hineingezogen werden. Warum nach und nach? Weil ich ja einfach ablehnen und, nachdem ich alle Geheimnisse der Mission kennengelernt hatte, nach Hause gehen konnte, statt auf den Mond zu fliegen. Na und? Könnte jemand einfältig fragen. Hätte der Himmel davon ein Loch bekommen? Ja. Das war ja gerade der Witz. Er hätte. Der Mann, der von der Lunar Agency unter Tausenden ausgewählt wurde, musste sich durch höchste Kompetenz und Loyalität auszeichnen. Die Erstere versteht sich von selbst, aber was war mit der Letzteren? Gegen wen sollte ich mich loyal verhalten? Gegen die Agentur? In gewissem Sinne, jawohl. Denn sie repräsentierte die Interessen der Menschheit. Es ging darum, dass weder ein einzelner Staat noch eine Gruppe oder mögliche Geheimkoalition von Staaten die Ergebnisse der Monderkundung erfahren durften, falls diese gelang. Wer nämlich als erster den Stand der Rüstung kennenlernte, kam dadurch in den Besitz strategischer Informationen, die ihm ein Übergewicht auf der Erde verliehen. Der auf dieser herrschende Frieden war, wie daraus ersichtlich wird, alles andere als ein Idyll.